Kitty Gülden erzählt die Geschichte zweier Musiker und ihrer Band Steely Dan. Und Donald Fagen 1968, drei Jahre vor Steely Dan, eine, wie es damals schien, geniale Allianz von Talent und musikalischen Ideen, gebaut auf solidem handwerklichen Fundament. Doch wie so oft konnten sie sich nicht begnügen mit dem, was an kongenialer Schaffenskraft da entstand. Popmusik, die perfekter und endgültiger sein sollte als alles andere, Beatles inklusive. Und so drifteten sie auseinander, schienen aber, wie vom bösen Zauber belegt, ohne einander kaum arbeiten zu können. Nach Jahren des Erwachsenwerdens schließlich die nüchterne Erkenntnis, warum nicht in bescheidener Dankbarkeit für alle Begabungen wieder miteinander auskommen und arbeiten, für Solowerke und gemeinsame Konzerte, als Hilfe zur Überwindung des Erfolgstraumas von gestern mit Visionen für ein kreatives Leben von morgen. Doch der Reihe nach. You kinda scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. It's the only one you own. You might use it if you feel better. Steely Dan 1974 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Das dritte Album war gerade erschienen. Zuvor hatten sich die beiden Protagonisten auf der Kunsthochschule Bard College im Staat New York kennengelernt. Walter Becker war damals 17, Donald Fagen 19 und beide träumten von einer Musik gemischt aus Bebop, Cool Jazz und den Beatles. Sie wurden Lohnmusiker der legendären Manhattan-Songschmiede, dem Brill Building. Wir hörten zu Anfang den Braintap-Shuffle aus dieser Zeit. Durch Filmmusiken kam Beck in Kontakt mit Kollegen, die ihre Liebe für musikalische Science-Fiction-Romane teilten. Den Namen Steely Dan liehen sie sich aus William Burroughs Roman Naked Lunch. 1972 erschien das erste Album und zu ihrer größten Verblüffung, ja fast gegen ihren Willen, hatten sie blitzartig Erfolg. Steely Dan-Werke in 8 Jahren bis 1980 und immer in ausgeklügelten Arrangements, das Streben nach dem perfekten Popsong. At the point where you conceive the thing and write it and put some, you know, get some music and write some lyrics and so on. Zu dem Zeitpunkt, wo Noten, Melodiebögen und Textzeilen sich in deinem Kopf zusammenfügen, da ist die Vorstellung vom zukünftigen Song perfekt, sagt Walter Becker. Man findet alles toll und jede Idee ist wunderbar. Und später im Studio ist bereits eine Weile vergangen und durch andere Musiker wurde das Verhältnis zum Song realistischer. Plötzlich entdeckt man strukturelle Schwächen. Dann gibt's praktische Probleme, zum Beispiel die Musiker genau nach deinen Vorstellungen spielen zu lassen. Klang, Gesang, all das lebt beim Entwurf noch nicht. Man muss sich wieder und wieder mit der Uridee auseinandersetzen. Es ist wie beim Architekten, der eine Traumvorstellung von einem prachtvollen Palast hat und plötzlich sagen die Handwerker, so kann dieses Gebäude aber nicht gebaut werden. Die Folgen solcher Ernüchterungen können für einen sensiblen Künstler verheerend sein. Donald Fagen zum Beispiel, der nach dem Ende von Steely Dan 1982 sein erstes hochgelobtes Soloalbum The Nightfly veröffentlichte, er fiel in ein schwarzes Loch, genannt Schreibblockierung, und das dauerte 11 Jahre lang. Erst die Live-Arbeit mit Kollegen konnte ihm wieder auf kreative Beine helfen, seine New York Rock and Soul Revue. There was actually a time when I was kind of depressed and was thinking, well, maybe I should go back to school, you know, do something else. But I couldn't stay away from music, so I. Das war meine Rettung, diese Live-Auftritte, unter anderem mit Phoebe Snow und Boss Cags. Dadurch bekam ich wieder normalen Bezug zur Musik, ohne abstrakte Fallen. Die Konzerte gaben mir quasi die Energie, wieder ein paar befriedigende Kompositionen auf die Beine zu stellen. Letztlich fing Donald Fagen zwischen den Konzerten wieder an, erstes eigenes passables Songmaterial zu verfassen. I noticed when I was playing live, it kind of fed back into my composition. So, you know, I was kind of splitting my time between writing the Comic Curiad material and playing on the road with the review. We'll be right back. almost every night. Since May, that trouble most every night. Well, once we danced a sweet routine, reeks of wine and kerosene. Well, the night's all right, and joy is complete. Keep my squeeze on, it's on the street. There's a special place for lovers, one we understand. There where neon bends and daylight's kind. In that sunny room she soothes me, cools me with her fan. We're drifting a thousand years roll. Der eine zog also wieder nach New York. Nicht weit von der ehemals gemeinsamen Arbeitsstätte baute Donald Fagen sich ein Studio auf. Walter Becker machte nach Jahren an Alkohol- und Drogenexzessen im Moloch L.A. das Gleiche. Er zog ernüchtert nach Hawaii und richtete sich als Produzent in Maui ein Heimstudio erster Klasse ein, mit viel Kontakt zur Natur. Donald and I spent the entire 70s, you know, working in recording studios, writing songs, working on records, playing and so on. Die ganzen 70er Jahre hatten Donald und ich fast ausschließlich in dunklen Studios verbracht, aufgenommen, gespielt, gearbeitet, wie besessen. Hawaii war wie eine erfrischende Veränderung. Jahrelang hatte ich normale Bedürfnisse des alltäglichen Lebens ignoriert. Der Kontakt zu frischer Luft und grünen Blättern existierte überhaupt nicht. Langsam, im Laufe von 14 Jahren, konnte Walter Becker entdecken, wie erfüllend das sogenannte normale Leben sein kann. I try to, you know, in what I'm doing now, not get completely lost again in the, you know, overwork kind of thing, you know. Lucky Henry says hello. burning bridges high and low down. Brody gone. Training back up, did you know? From County Cook to Baltimore. Wherever those old jockeys go, live out the lifeline. Scratched in verses, high and low, down to hell and gone, I'm told. Raining by car, that's for sure, from Bakersfield to Elsinore. For all what I care anymore, now and forever, gone. If you don't have an idea, you're desperate. You think you'll never write anything again, and then the next day you get an idea, you know, so, and, Wenn man wie wir sehr früh sofort Erfolg hatte und irgendwann bleiben dir die Ideen aus, dann suchst du panisch nach dem nächsten großen Einfall. Als Donald Fagen jung war, da schrieb er wie ein Irrer, völlig problemlos. Die Schreibblockade war ein beängstigendes Trauma, aber das Leben geht weiter und irgendwann erscheint auch so ein Trauma wie eine Phase, die hinter einem liegt. Die klassische Midlife-Krise. In Amerika ist Erwachsenwerden schwer. Alle sind angeblich dauernd jung. Es ist furchtbar. Zum Glück kann das Leben aber auch als Erwachsener akzeptabel sein. Vor allem, wenn man wieder mit seinem Partner arbeiten kann. Remain an adolescent. Now I'm really have no trouble writing anymore, so I'm sure it won't be 10 years before, you know. I'm also writing with my partner. As we hit the causeway by the big hotels, Gründe, weshalb die fruchtbare Arbeit von Steely Dan bereits 1980 enden musste, war Walter Beckers fataler Hang zur Selbstzerstörung. Er nahm alles an Übeln, was er seinem Körper und seiner Psyche, nicht aber anderen Menschen zumuten konnte. Heute ist er überzeugter Yogaschüler, verantwortungsvoller Familienvater, gereift und erwachsen. I think they're, you know, all good memories in a way. I mean, just the fact that I'm still here and remembering them makes them good memories, you know. Im Nachhinein sind das alles gute Erinnerungen an böse Erfahrungen, allein schon, weil man überhaupt so viel überleben konnte. Im Grunde ist jeder Tag des Lebens aufregend. Kindheit, Jugend, Erwachsenwerden, stürmische Zeiten, in denen man dringend alles ausprobieren musste. Herausforderungen, die unsinnig waren, die man aber unbedingt erleben wollte. Jahre später denkt man, warum habe ich das alles bloß gemacht? Man hat es gemacht und ist zum Glück heil dabei rausgekommen. Nun braucht man diese Erfahrungen nicht mehr, höchstens als Material für tolle Songs. Bis zum 40. Lebensjahr gibt's ja alle möglichen Ziele. Ruhm, Kinder, Reichtum. Und egal, ob du das alles erreicht hast, es gibt den Punkt, da musst du dich neu orientieren und dein Leben noch einmal überdenken. And I kind of have reached that point in my life where I see, you know, all the stuff that went by and great material for songs in there, you know, or any kind of writing. And but I've kind of moved on to another stage, you know, where you get to around somewhere around age 40 and either you've done those things or you haven't, but in any event there's no sense pursuing them anymore because those are the, you know, no longer appropriate. Now you have to refocus yourself and do something different. fancy tune you're humming. I guess I'm happy now we had this chat. Oh yeah, I'm really glad I saw you coming. There in the corner of the eastern sky, the tortured angel of your rising sun darkens the evening with his one good eye, an evil omen of the dopest kind. Down at the bottom where your demons fly, down at the bottom of the eastern sky, down at the bottom where your lifeline shows, down at the bottom where nobody, nobody goes, down at the bottom of your mystery, down at the bottom of the one dark sea. As long as they're musical mistakes, you know, like some players, some players might, you know, with views may not have the greatest technique in the world. Mit musikalischen Fehlern lässt sich irgendwann leben, sagt Perfektionist Fagan. Es gibt Musiker, die sind keine besonders guten Techniker, aber sie haben genau das richtige Gespür für ihr Instrument. Bei klasse Musikern klingen auch Fehler musikalisch. Viele dieser Ausrutscher lässt man dann auch auf den Alben, wenn das Gefühl für den Song richtig war. Wiederholungen klingen oft leblos und auf die Dauer ist das ewige Feilen einfach selbstzerstörerisch. You know, they do a demo. And then when they do the track, it'll sort of, you know, sound really lifeless compared to the original demo they made, you know. Mm. So that's really self-destructive in a way. Thank you. Musikalisch geglückte Missverständnisse, so nannte Donald Fagen seine Songs oft in bissiger Selbstironie. Selbsttherapeutische Rettungsinseln zum Weg ins normale Glück, so sieht Walter Becker seine Arbeit. I don't know if it was a savior. I think I look at a lot of people around who, you know, never really... Genau weiß ich das natürlich nicht, aber vielleicht war Musik meine Rettung. Ich kenne in meinem Umkreis nicht besonders viele Leute, die in ihrem Leben mal etwas wirklich Leidenschaftliches riskiert haben. Das ist mir mit Musik passiert. Und ich konnte damit sogar Karriere machen. Musik war für mein Leben eine fortwährende Bereicherung und Erfüllung und vielleicht auch meine Rettung. Jedenfalls war sie immer eine unerschöpfliche Quelle der Freude und des Vergnügens. So wie manche Amerikaner im Fernsehen oft sagen, Baseball war immer gut zu mir. Genauso empfinde ich auch für Musik. So, as there used to be on Saturday Night Live TV show here in America, the guy used to say, Baseball been very, very good to me. So, I feel that's how I feel about music. Und der Kollege Fagen, auch nie verlegen um kleine Sottisen, er meint, yeah, I think it's basically romantic or... Meine Musik erscheint mir wie eine komisch-romantische Reise zur Realität. Eher noch pseudoromantisch, so wie der frühe Kurt Weill. Das ist mein Traum, ein Leben als realistischer Rum mit einem ständigen Augenzwinkern. Ich denke, das ist interessant. In der gleichen Weise, dass Kurt Weill, ich denke, war auch romantisch und mock-romantisch as well in his early period. Soweit eine Bilanz über das Leben und Schaffen von Walter Becker und Donald Fagen nach ihrer Kultband Steely Dan. and she brings.